Teil 3 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das blaue Licht. Es war einmal ein König, der hatte einen Soldaten zum Diener. Wie der ganz alt wurde und unbrauchbar, schickte er ihn fort und gab ihm nichts. Da wusste er nicht, womit er sein Leben fristen sollte, ging traurig fort den langen Tag und kam abends in einen Wald. Wie er ein Weilchen gegangen war, sah er ein Licht, dem näherte er sich und kam zu einem kleinen Haus, darin wohnte eine alte Hexe. Er bat um ein Nachtlager und ein wenig Essen und Trinken, sie schlug ihm aber ab, endlich sagte sie, »Ich will dich doch aus Barmherzigkeit aufnehmen, du musst mir aber morgen meinen ganzen Garten umgraben.« Der Soldat versprach's und ward also beherbergt. Am anderen Tag hackte er der Hexe den Garten um und hatte damit Arbeit bis zum Abend. Nun wollte sie ihn wegschicken, er sprach aber, »Ich bin so müd, lass mich doch die Nacht hier bleiben.« Sie wollte nicht, endlich gab sie's zu, doch sollte er andern Tags ein Fuder Holz kleinspalten. Der Soldat hackte den zweiten Tag das Holz und hatte sich's abends so abgearbeitet, dass er wieder nicht fort konnte, also bat er um die dritte Nacht. Dafür sollte er aber den folgenden Tag das blaue Licht aus dem Brunnen holen. Da führte ihn die Hexe an einen Brunnen und band ihn an ein langes Seil. Daran ließ sie ihn hinab. Und als er unten war, fand er das blaue Licht und machte das Zeichen, dass sie ihn wieder hinaufziehen sollte. Sie zog ihn auch in die Höhe. Wie er beim Rand war, so nah, dass man sich die Hände reichen konnte, wollte sie das Licht haben, um ihn dann wieder hinunterfallen zu lassen. Aber er merkte ihre bösen Gedanken und sagte, »Nein, eher gebe ich das blaue Licht nicht, als ich mit meinen Füßen auf dem Erdboden stehe.« Da erboste die Hexe und stieß sie mitsamt dem Licht hinunter in den Brunnen und ging fort. Der Soldat unten in dem dunklen, feuchten Morast war traurig, denn ihm stand sein Ende bevor. Da fiel ihm seine Pfeife in die Hand, die war noch halb voll, und er dachte, die willst du zum letzten Vergnügen doch noch ausrauchen. Also steckte er sie an dem blauen Licht an und fing an zu rauchen. Als der Dampf ein wenig herumzog, so kam ein kleines Schwarzmännlein daher und fragte, »Herr, was befiehlst du mir? Ich muß dir in allem dienen.« »Hilf mir vor allen Dingen aus dem Brunnen.« Da fasste ihn das schwarze Männchen bei der Hand und führte ihn herauf, und das blaue Licht nahmen sie mit. Als sie oben waren, sagte der Soldat, »Nun schlag mir die alte Hexe tot.« Als das Männchen das getan, offenbarte es ihm die Schätze und das Gold der Hexe. Das lud der Soldat auf und nahm es mit sich. Dann sprach das Männchen, »Wenn du mich brauchst, so zünde nur deine Pfeife an dem blauen Licht an.« Darauf ging der Soldat in die Stadt und in den besten Gasthof. Da ließ er sich schöne Kleider machen und ein Zimmer prächtig einrichten. Wie das fertig war, rief er sein Männchen und sprach, »Der König hat mich fortgeschickt und mich hungern lassen, weil ich seine Dienste nicht mehr tun konnte. Nun bring mir die Königstochter heute Abend hierher. Die soll mir aufwarten und tun, was ich ihr heiße.« Das Männchen sprach, »Das ist ein gefährlich Ding.« Doch ging es hin und holte die Königstochter schlafend aus ihrem Bett und brachte sie dem Soldaten. Dem musste sie nun gehorchen und tun, was er wollte. Am Morgen vor Hahnenschrei trug sie das schwarze Männchen wieder zurück. Als sie aufgestanden war, erzählte sie ihrem Vater, »Ich habe diese Nacht einen wunderlichen Traum gehabt, als wäre ich weggeholt worden und die Magd von einem Soldaten und musste ihm aufwarten.« Da sprach der König, »Steck dir die Taschen voll Erbsen und mach ein Loch hinein. Der Traum könnte wahr sein, dann fallen sie heraus und lassen die Spur auf der Straße.« Also tat sie auch, aber das Männchen hatte gehört, was der König ihr angeraten. Wie nun der Abend kam und der Soldat sagte, er sollte ihm wieder die Königstochter holen, da streute er die ganze Stadt vorher voll Erbsen und konnte die wenigen, die aus ihrer Tasche fielen, keine Spur machen. Und am anderen Morgen hatten die Leute den ganzen Tag Erbsen zu lesen. Die Königstochter erzählte ihrem Vater wieder, was ihr begegnet war. Da sprach er, »Behalt einen Schuh an und versteck ihn heimlich, wo du bist.« Das schwarze Männchen hört das mit an, und wie der Soldat wiederum die Königstochter wollte hergebracht haben, sagte es zu ihm, »Jetzt kann ich dir nicht mehr helfen, du bist unglücklich, wenn's herauskommt.« Der Soldat aber bestand auf seinen Willen. »So mach dich nur gleich früh morgens aus dem Tor hinaus«, sagt das Männchen, »wenn ich sie fortgetragen habe.« Die Königstochter behielt nun einen Schuh an und versteckte ihn bei dem Soldaten ins Bett. Am anderen Morgen, wie sie wieder bei ihrem Vater war, ließ der überall in der Stadt danach suchen, und er ward dann bei dem Soldaten gefunden. Er hatte sich zwar aus dem Staube gemacht, wurde aber bald eingeholt und in ein festes Gefängnis geworfen. Da saß er nun, in Ketten und Banden, und über der eiligen Flucht war sein Bestes stehen geblieben, das blaue Licht und das Gold, und ihm nichts übrig als ein Dukaten. Wie er nun so traurig an dem Fenster seines Gefängnisses stand, sah er einen Kameraden vorbeigehen, den rief er an und sprach: »Wenn du mir das kleine Bündelchen holst, das ich im Gasthause habe liegen lassen, gebe ich dir einen Dukaten.« Da ging der hin und brachte ihm für den Dukaten das blaue Licht und das Gold. Der Gefangene steckte alsbald seine Pfeife an und ließ das schwarze Männchen kommen. Da sprach zu ihm: »Sei ohne Furcht, geh getrost zum Gericht und lass alles geschehen, nur nimm das blaue Licht mit.« Darauf ward er verhört und ihm das Urteil gesprochen, dass er sollte an den Galgen gehängt werden. Wie er hinausgeführt wurde, bat er den König um eine Gnade. »Was für eine«, sprach er, »dass ich noch eine Pfeife auf dem Weg rauchen darf.« »Du kannst drei rauchen, wenn du willst«, sagte der König. Da zog er seine Pfeife heraus und zündete sie an dem blauen Flämmchen an. Alsbald trat das schwarze Männchen vor ihn. »Schlag mir da alles tot«, sprach der Soldat, »und den König in drei Stücke.« Also fing das Männchen an und schlug die Leute ringsherum tot. Da legte sich der König auf Gnade bitten, und um nur sein Leben zu erhalten, gab er dem Soldaten das Reich und seine Tochter zur Frau. Ende von »Das blaue Licht«, aufgenommen von Julia Niedermeyer, Wien.